Diebstahl begeht man, wenn man heimlich fremdliches Gut, fremdes Gut wegnimmt. Ja. Dieb kommt ins Haus, dem Schutz der Nacht. Wenn er beobachtet hat, dass das Haus leer ist und so weiter und räumt es aus, heimlich.